Hier schließt sich nun ist zu Ende. Mein Leben mit dir nahm eine Wende. Dein Leben nahm eine Wende. Nun bist du weg, es schmerzt so sehr. Wenn ich doch nur die Lisa wär. Welche gottverdammte Lisa? Hast mich von dir fortgestoßen. Sollen doch Tauben auf ihn koten. Wie unhygienisch. Du liest mich hier ganz allein. Du räudiges Kameradenschwein. Doch heute Nacht, wenn du schläfst, steig ich aus deinem Schrank. Spuck ich dir ins Gesicht, der mit seinem Teddy macht man sowas nicht. Heute Nacht, wenn du schläfst, steig ich aus deinem Schrank. Spuck ich dir ins Gesicht, der mit seinem Teddy macht man sowas nicht. Siehst du die Tränen in meinen Augen? Als du es sagst, konnte ich kaum glauben. Du bist doch eh ein Atheist. Du behandelst mich wie Dreck. Sperrst mich wie ein Tier weg. Wo ist Greenpeace, wenn man sie mal braucht? Sagtest, dich brauch ich jetzt nicht mehr. Dabei liebe ich dich so sehr. Tragische Geschichte. Dann habe ich nur noch die Gedanken. Kann mich für Altes nur bedanken. Alter, bist du bescheuert? Doch heute Nacht, wenn du schläfst, steig ich aus deinem Schrank. Spuck ich dir ins Gesicht, denn mit seinem Teddy macht man sowas nicht. Doch heute Nacht, wenn du schläfst, steig ich aus deinem Schrank, spuck ich dir ins Gesicht, denn mit seinem Teddy macht man sowas nicht. Wir waren ein unschlagbares Paar, alles war so wunderbar. Bei uns ist alles gut gelaufen, doch nun kann ich mich nur noch besaufen. Doch heute Nacht, wenn du schläfst, steig ich aus deinem Schrank. Spuck ich dir ins Gesicht, denn mit seinem Teddy macht man sowas nicht. Heute Nacht, wenn du schläfst, steig ich aus deinem Schrank. Spuck ich dir ins Gesicht, denn mit seinem Teddy was nicht. Nein, das macht man nicht.